SWR 2 Feature am Sonntag. Sie ist die Mutter aller Verschwörungstheorien. Die Annahme, dass Hitler sich nicht am 30. April 1945 im Führerbunker umgebracht hat, sondern geflohen ist, per U-Boot nach Argentinien. Genau dorthin haben sich die Autoren Walter Filz und Michael Lissek auf den Weg gemacht. Zwischen Buenos Aires und den Anden treffen sie Schriftsteller, Journalisten, Historiker und Touristenführer, die überzeugt sind, dass Hitler seine letzten Jahre in Patagonien verbracht hat. Akte 88 ist eine satirische Dokumentation und Radioshow, real satirisch, denn es gibt keine Verrücktheit, von der nicht irgendwer überzeugt ist. Postfaktisch ist der Begriff der Gegenwart. Und warum funktioniert das mit Hitler besonders gut? Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ist die Geschichte schon zu Ende? Hat sie dir denn gefallen? Ja. Dann ist die Geschichte nie zu Ende. Io lo seguiré. Er hat's geschafft zu fliehen. Und jetzt ist er untertaucht. Und über alle Berge. Aber wir werden ihm folgen. Io lo seguiré. Und wir folgen euch. Sind ganz nah dran. Nichts kann uns aufhalten. Schicksal. Schicksal. Akte 88. Die 1000 Leben des Adolf Hitler. Hola. Hola, soy Lady Astaroth. Bienvenidas a Brujería Fácil. Hoy hablaremos de cómo hacer tu círculo de poder. Círculo del poder. Der Zirkel der Macht. Círculo del poder, maldición, maldición, maldición. Círculo del poder. Círculo del poder. Was denn das für ein Krawall? Wir sind doch nur mit Abel Basti verabredet. Immerhin Hitler-Verschwörungstheoretiker Nummer 1. Verstehen und vergnügen. Das ist ihre Mission. Michael Lissek und Walter Filz. Ihre Recherche nach den Urgründen des Hitler-hat-überlebt-Mythos hat die beiden öffentlich-rechtlichen Redakteure nach Argentinien geführt und dort in das Städtchen Bariloche, weit ab im Südwesten des Landes am Fuße der Anden. Der Ort ist ein beliebtes Ferienziel im anheimelnden Alpinen-Look. Dem weniger Urlaubsgestimmten mag Bariloche allerdings wie ein Albtraum gewordenes Berchtesgaden erscheinen. Schließlich konnte sich hier bis Mitte der 90er Jahre der eine oder andere deutsche Spitzennazi verstecken. Schließlich leben hier zwei Spitzenverschwörungstheoretiker in Sachen Hitler. Und auch Hitler selbst soll hier, naja, Sie wissen schon, Grusel, Grusel. Abel Basti, Abel Basti. Abel Basti. Jahrgang 1956, studierte Journalismus und arbeitete als Reporter und Korrespondent, bis er das Thema Hitler für sich entdeckte. Seit 2003 hat er 8 Bücher über Hitler in Argentinien geschrieben. Moment, das Neueste ist über Hitler in Kolumbien. Kommt noch. Ein Buch von Basti ist auch auf Deutsch erschienen. Ein Muss für jeden, der wissen möchte, was in dieser Welt wirklich vor sich geht. Hm? Amazon, Kundenrezension. Eine enttäuschte Amazon-Kundin. Eher eine Strandspaziergängerin, vor deren Augen ein deutsches U-Boot auftaucht. Echt jetzt? Wieder U-Boote? Hilft nix. Aber hallo. Ob das Gestöhne öffentlich-rechtlicher Redakteure bei den Beitragszahlern gut ankommt? Vielleicht sollten sie einfach ihren Job machen und das Gespräch mit Abel Basti ordentlich zusammenfassen. Okay, machen wir. Als Hitler merkt, dass er den Krieg verlieren wird, macht er einen Plan B. Cuando Hitler sabe que va a perder la guerra, esto es 2 años antes cuando no puede tomar Rusia, tiene la preparación de un Plan B. Plan B ist ein Evakuierungsprogramm. Menschen, Geld, Technologie. El Plan B consiste en la evacuación de los capitales, ya sea financieros, de los capitales humanos. De la tecnología, de los avances industriales, todo lo que significaba la riqueza del Tercer Reich, para que no quede en manos de la Unión Soviética. damit nichts und niemand der Sowjetunion in die Hände fällt. Und es sind nicht ein paar Menschen, sondern Tausende. Estamos hablando de la transferencia de miles de hombres, no de cientos, de miles y miles de hombres. Hay que imaginarse cómo se podían transferir hombres en esa cantidad. Und mit der Technologie ist es genauso. Zum Beispiel U-Boot U-234 mit Uran an Bord und mit deutschen Spitzenforschern. Y cuando decimos que hay un plan, el plan está armado, pero Hitler para implementarlo va a necesitar llegar a un acuerdo con los norteamericanos. Porque si no, el plan no se podía ejecutar. Ustedes saben que hay un submarino, por ejemplo, el U-234, que se rinde frente a costas norteamericanas con uranio, con tecnología de punta alemana y con científicos alemanes, por ejemplo, ¿no? Das Beispiel muss man nur multiplizieren. Und nochmal multiplizieren. Esto lo tenemos que multiplicar por mucho. Y no voy a tomar cada caso en particular, pero tenemos que imaginarnos eso por mucho, digamos, y de distintas formas. Und unterdessen geht Hitler in Patagonien an Land, steigt in einen eigens für ihn bereitgestellten Sonderzug. Er fährt vom Atlantik quer durch Patagonien bis an den Rand der Anden zur Hacienda Ramón, die einen eigenen Bahnhof hat. Hitler, para hacerlo, va a desembarcar en la costa patagónica. Va a viajar en tren desde el océano, desde la punta del Atlántico a este lugar, que está muy cerca de acá. Y los nazis tenían el control de esa vía férrea y podían tener un tren en exclusividad que lo llevara adentro de la estancia, porque la estación de trenes estaba dentro de la estancia alemana. Die Nazis kontrollieren die Eisenbahnstrecke, weil ihnen sowieso das Land gehört. Alle Haciendas sind in deutschem Besitz. Eine Hacienda liegt neben der anderen und alle sind riesengroß. Los alemanes o los nazis, entre otras estrategias, en toda la región, pero particularmente en Argentina, habían comprado grandes estancias de miles de hectáreas, generalmente colindantes, o sea, una tras de otra, con lo cual particularmente en la región en que estamos, la zona se podía considerar una zona protegida alemana, una zona nazi, porque estabas entrando permanentemente a territorio bajo control alemán, aunque estabas en Argentina. Ein einziges Nazi-Schutzgebiet, tausende Hektar, die man nochmal multiplizieren muss. Sí, estamos hablando de miles de hectáreas, miles, muchas miles. Solo San Ramón tiene 100.000 hectáreas. Esto hay que multiplicarlo, multiplicar por mucho, multiplicarlo, multiplicar por mucho, multiplicarlo, multiplicar por mucho, multiplicarlo, multiplicar por mucho, multiplicarlo, multiplicar por mucho, multiplicarlo, multiplicar por mucho, multiplicarlo, multiplicar por mucho. Der Zug fährt auf stählernen Gleisen, die haben wir selber gelegt, dass sie auf den endlosen Reisen ins Morgen die Richtung uns weisen und dass unser Zug sich bewegt. Fuhrmann! Denn wir müssen alle weiterkommen und da dürfen wir nicht zaghaft sein. Jedes Ziel kaum erreicht, ist schon wieder weggeschwommen. Also! Kann ich Ihnen etwas bringen, Frau Führer? Chili con carne? Mediterrane Salamistulle? Currywurst mit Tortilla Crunch? Kartoffeleintopf mit Geflügelbiene? Alles zum Aktionspreis. Was? Kleiner Scherz. Für Sie natürlich alles umsonst. Vielleicht ein Heißgetränk? Oh, mir rattert der Schädel. Der Zug ist so laut. Der Zug macht viel Rauch und Geheule und nachts fährt er mit Funkenflug. Da grämt sich nur immer die Eule der Zeiten, der klapprigen Gäule und Rindviecher sind nun genug. Boah Mann, ich mag die Rindviecher nimmer sehen und die Cowboys mit den affigen Umhänge auch nicht. Die heißen Gauchos, Frau Führer. Gauchos? Dann muss der Wolfi mal mit dem ihrem Gauleiter reden, dass die sich was Ordentliches anziehen. Schließen Sie einfach die Augen, Frau Führer, und denken Sie an die Zukunft. Der Zug jagt den glücklichsten Träumen der Menschen mit Macht hinterher, jagt nach noch in luftlosen Räumen des Alls. Keine Stunde zu versäumen und mehrt sich mehr und mehr. denn wir müssen alle weiterkommen. Und da dürfen wir nicht zaghaft sein. Jedes Ziel kaum erreicht, ist schon wieder weggeschwommen. Also. Endstation San Ramon, alles aussteigen. Gut geschlafen, Frau Führer. Und da dürfen wir nicht zaghaft. Was? Sind wir da? Ich hab von einem Lied geträumt. Wir müssen weiterkommen und sollen nicht zaghaft sein. Hoffentlich war das nichts Kommunistisches. Unmöglich. Sehen Sie nur, der ganze Bahnhof ist beflaggt. Ah, Reichsfahnen. Aber dazwischen, das ist doch die Flagge von den Amerikanern. Eine neue Allianz gegen den Kommunismus. Basti meinte, das Netz der Nazis stand unter dem Schutz der USA, die verhindern wollten, dass sich der Kommunismus in Amerika ausbreitet. No es solamente que había una red nazi de protección, sino que había un esquema continental que implicaba a todos los gobiernos bajo un paraguas norteamericano. Colombia es relevante. Wieso jetzt wieder Kolumbien? Aus Kolumbien hat Basti ein Foto von Hitler. Colombia es relevante porque hay un documento de la CIA con foto de Hitler in Colombia, ¿no? Und überhaupt konnte Hitler unter dem Schutz des Nazi-Netzwerks, das wiederum unter amerikanischem Schutz stand, überall hinreisen. Ja, und er war ja erst 57, als er nach Argentinien kam und lebte noch 20 Jahre weiter, da kann man reisen ohne Ende. Pero hay que pensar que llegó a Argentina con 56 años de edad en 1945 y que posiblemente estuvo viviendo en más de 20 años desde que llegó. Entonces, en 20 años uno mismo viaja, no está en un solo lugar fijo. Hitler viajó durante 20 años. Und Eva Braun war immer dabei. Genau. Zum Beispiel, als sich Hitler 1953 mit dem kroatischen Ex-Diktator Ante Pavelic getroffen hat. Da war Eva Braun so lange Kaffee trinken mit Pavelics Geliebter, Maria Rosachel. Sí, Eva Braun está casi siempre. Eva Braun está casi siempre. Por ejemplo, en las reuniones con Ante Pavelic en Mar del Plata en 1953, Hitler se reunía con Pavelic y Eva Braun se reunía con la esposa de o la amante de Pavelic, que era María Rosa Gel. Tomaban café junto con ellas. Unser U-Boot-Experte Salinas in Buenos Aires, der sprach doch von Tee. Y que se sentaron a tomar el té con Pavelic. An der Geschichte stimmt was nicht. Hey, ihr zwei Scherzkekse. Findet ihr euch selbst wieder am lustigsten? Was war denn das Entscheidende, das euch Basti erzählt hat? Dass außer im verschlafenen, abgelegenen Bariloche eigentlich alle wussten, dass Hitler entkommen war und noch Jahre weiterlebte. Alle Regierungsführungen, alle Geheimdienste. Toda la cúpula política a nivel internacional sabía que Hitler se había escapado. Todos los servicios secretos del mundo sabían que Hitler se había escapado. Todos supieron que estaba vivo durante años. Digamos, el círculo de poder internacional lo sabía. El círculo del poder, der Zirkel der Macht. Und was bedeutete Hitler für den Zirkel der Macht? Nix. Erraten. En el top de los negocios, en la cumbre de los negocios, nunca hubo enemigos, siempre hubo socios. An der Spitze der Wirtschaft habe es nie Feinde gegeben, Suiza, nur Geschäftspartner. Die haben zusammen in der Schweiz gesessen. Con los empresarios ingleses. Haciendo el negocio de la guerra, que fue un gran negocio como son las guerras. Amerikanische Unternehmer, deutsche Unternehmer, englische Unternehmer, um Kriegsgeschäfte zu machen, Riesengeschäfte. Und dann das Nachkriegsgeschäft, die Aufrüstung. Hitler no está pensado como una persona que va a volver a Alemania. Hitler habe nicht daran gedacht, nach Deutschland zurückzukehren. No se va a basar en caudillos que arrastren multitudes, sino en el poder. Die neue Welt habe keinen Führer mehr gebraucht, keinen, dem die Volksmassen folgen. Führung habe jetzt bedeutet, die Atombombe zu besitzen. Die Atombombe habe die Führung übernommen. Hay dos niveles. Uno es el nivel de la superestructura que dice Hitler ya está. Basti sagt, es gebe zwei Ebenen. Und die eine sei die Überstruktur. Und von der aus betrachtet könne man sagen, Hitler, das ist vorbei, der ist Rentner. Wir haben ihm Schutz gegeben, aber jetzt existiert er nicht mehr. Porque hay dos facetas. Una es la de la superestructura, que es esta superestructura internacional, supranacional, liderada por grupos financieros, digamos. Das eine sei die Überstruktur, international, angeführt von Finanzexperten. Las relaciones personales de Hitler, a quien les habían dicho que, bueno, que se quedara tranquilo en la Patagonia, pero él tiene un movimiento propio, una inercia propia. Aber dann gäbe es noch etwas persönliche Beziehungen. Selbst wenn man ihm nahegelegt hätte, in Patagonien ein ruhiges Leben zu führen. Hitler habe seine eigenen Beziehungen gehabt. Tiene amigos europeos. Las casas reales europeas, algunas de las casas reales europeas son amigas de Hitler. Da sei er autonom gewesen mit seinen europäischen Freunden. Er sei ja auch mit einigen europäischen Königshäusern befreundet gewesen. Ach ja, die Königshäuser, die stecken auch immer noch mit drin. Ja, weil es für Adels- und Königshausgeschichten immer noch eine Klientel gibt. Moderne hin oder her. Der Basti weiß ganz genau, was er erzählt. Jetzt habe ich einen Moment nicht aufgepasst. Wo ist er jetzt? Er erzählt von den Lobliedern, die die Zionisten auf Hitler angestimmt haben. Und ihrem Dank an die Deutsche Reichsbank. Und vom Abkommen zwischen Hitler und den Zionisten, die Juden auszusiedeln, vom Projekt Palästina und dass die IG Farben zu 50% der Standard Oil gehört haben und dass das jüdisches Kapital sei und die IG Farbenfabrik in Auschwitz also nur zur Hälfte in deutschem Besitz gewesen sei und zur anderen Hälfte. Um es gerade mal ganz kurz und klar zu sagen, Abel Basti ist ganz offensichtlich Antisemit. Herr Professor, es funktioniert. Die Polypropylen-Synthetisierung verhält sich stabil? Hundertprozentig. Wir können es im Spritzgussverfahren ausbringen. Auch bei komplexen Strukturen? Ja. Strukturen, die eine gewisse Stabilität erfordern? Sie denken an so etwas wie einen Stuhl. Zum Beispiel? Ich denke schon. Ja, doch. Kein Problem. Stabil, stapelbar und ganz leicht. Dann machen Sie 4 von den Dingern und schicken sie nach Inalco. Nur 4, Herr Professor? 2 für die beiden und 2, falls tatsächlich mal Besuch kommt, was ich mir kaum vorstellen kann. Ach, und schreiben Sie Perron, dank Ihrer exzellenten Forschungs- und Arbeitsbedingungen kann die deutsche Wissenschaft einmal mehr einen sensationellen Erfolg für den Fortschritt Argentiniens vermelden. Fernglas? Jo. Richtmikrofone? Jo. Schusssichere Westen? Was? Wie oft haben wir Hunting Hitler geguckt? Wir sind nicht auf einem Fronteinsatz. Wenn man hier auf uns schießt, können wir nicht zurückschießen. Hunting Hitler, als Dokumentation ausgewiesene Fernsehserie. 3 Staffeln von 2015 bis 2018. Produziert für den US-amerikanischen History Channel. Verkauft in zig Länder, in Deutschland unter dem Titel Hitlers Flucht bei NTV gelaufen. 25 Folgen à 42 Minuten, gleich 17,5 Stunden zur Frage, wie und wohin Hitler geflohen sein könnte. Und jetzt nochmal von vorn. Wo sind wir? In Bariloche. Auf den ersten Blick wirkt Bariloche einfach nur wie ein wunderschöner Ort voller netter Menschen. Aber diese Stadt birgt ein dunkles Geheimnis. Hunderte von Nazis kamen nach dem Zweiten Weltkrieg hierher und höchstwahrscheinlich auch Adolf Hitler selbst. Es könnte sein, dass er sich hier versteckt hat, im Inalco-Haus. Wo ist dieses Inalco-Haus? Am anderen Ende des Sees. Ein ganz schön unheimlicher Ort. Das Inalco-Haus liegt Kilometer von der Zivilisation entfernt. Können wir auf das Grundstück und uns das Haus ansehen? Das ist sehr schwierig. Also machen wir was? Wir fahren hin. Wir werden nur einen Versuch haben. Einige Leute in der Gegend sind Fremden bis heute nicht freundlich gesonnen. Welche Schwierigkeit gibt es dabei? Es gibt keinerlei Zufahrtsstraßen. Aber hier auf Google Maps sieht man, dass die Hauptstraße eigentlich direkt... Ach komm, jetzt sei kein Spielverderber. Wie kommen wir da hin? Mit dem Boot. Man muss es nur gut planen und durchführen, ohne sich erwischen zu lassen. Von der Straße aus haben wir keinen Zugang. Am leichtesten wäre es über das Seeufer. Wir dürfen nicht vergessen, dass wir hier in Argentinien sind. Also, ich meine ja nur. Okay, jetzt suchen wir mal Ramon. Das ist unser Kapitän. Auf dem Lago Nahuel Huapi in geheimer Expedition. Anne Herberg. Freie Journalistin und Korrespondentin in Argentinien. Ohne die wäre gar nichts gegangen. Allein schon, weil wir kein Argentinisch können. Geschweige denn Spanisch. Was? Scherz. Un gusto, mis colegas. Hola, Miguel. Ramón, ¿cómo están? Walter. ¿Los tres? Sí. Vamos. La primera vez que vienen de Alemania por este tema. Also er sagt, es ist das erste Mal, dass er Deutsche dorthin bringt. Er hat viele von überall hierher gebracht, weil man sagt, ja, er war in ganz Südamerika unterwegs. Glaubt ihr denn, dass es das Haus von Hitler war? Wo kennen Sie Ramon? Vor der Gasse Hitler? Sí, no sé si es que lo conté tantas veces que ya me convencí, pero no, está muy documentado. Voy a traducir. Also, ihr glaubt, dass es das Haus von Hitler ist, weil es sehr gut dokumentiert alles ist. Ich weiß gar nicht, wo mir der Kopf steht. Stellen Sie die Stühle darüber. Unterm Baum. Oder nein, lieber unter den anderen. Ist wurscht. Irgendwo, wo Schatten ist. Ach, na, da ist ja eh alles im Schatten. Sie, Senora Lida. Und japsen's nicht so. Die Stühle wiegen doch gar nichts. Die sind doch aus diesem, wie heißt das jetzt? Propsi-Dings da, was unsere Chemiker erfunden haben. Hopp, hopp. Ist ja auch nicht so, dass wir jeden Tag Besuch kriegen. Und die sind ja auch nur zwei. Sie, Senora Lida. Und holen Sie auf jeden Fall mal das Grammophon raus. Und die Schallplatten. Aber die anderen, den Schmarrn, da mag ich nimmer hören. Esta es Imperio Argentina. Esta es Imperio Argentina. Ich weiß schon, wer das ist. Einen so bescheuerten Namen gibt's ja auch nicht zweimal. Imperio Argentina. Ach, was der Wolf bloß an der findet. Ist es das, was wir da vorne schon von Ferne sehen? Sie, Senor. Ich bin schon ganz aufgeregt. Wir nähern uns jetzt also auf dem See direkt der Villa Inalco, wo Adolf Hitler und Eva Braun ihre letzten Tage verbracht haben sollen. Und du bist schon ein bisschen nervös. Ja, du bist wohl gar nicht nervös. Ehrlich gesagt gar nicht. Ach komm, du musst dich da ein bisschen reinsteigern, so wie ich. Dort drüben ist die Landerampe für das Wasserflugzeug. Sie kommen! Ich bin so aufgeregt! Was siehst du? Ich sehe ein Haus mit spitzem Dach und einem schönen Strand davor. Ja, ne? Ja, Strand. Sieht eigentlich nett aus. Das Haus liegt so ein bisschen weiter hinten zwischen Bäumen. Nicht ganz idyllisch. Liegt wirklich ein bisschen versteckt. Aber vom See aus eigentlich prima zu sehen. Ich überlege mir gerade, ob ich den Tisch hinstellen würde, wenn ich, mich da leben würde und zu Mittag essen würde. Von Ferne sieht es, naja, eigentlich echt wie eine Ansammlung von ineinander geschachtelten Schuppen aus. Wenn man großzügig ist, könnte es eine Western Ranch sein. Oh, und jetzt ist der Motor des Boots ausgegangen. Nur noch der Wind. Jetzt fährt da oben ein Auto vorbei. Die ist aber recht nah, die Straße. Da sieht man auch, wie nah die Straße ist. Höchstens 20, 30 Meter. Das ist ja erstaunlich. Oder war der jetzt auf dem Gelände, der Laster, der da fuhr? Oh, jetzt guck mal, das fährt da jetzt ein Lastwagen rein. Echt? Das ist ja ein Ding, da fährt ein Laster rein. Ich glaub's ja nicht. Und seht ihr diesen Stuhl? Den? Den Stuhl? Der jetzt hat mich Ramon selber veräppelt. Ach so, ja. Jetzt meinte Ramon, das sei der Stuhl, von dem der Führer das Wasser angeguckt hätte. Ja, dann genau. Hat er sich aber selber kaputt gelacht. Das war nämlich einer der frühesten Plastikstühle. Hat er selber erfunden. Ja, und wenn du heute in einen argentinischen Baumarkt gehst, was siehst du da? Plastikstühle. Denk mal drüber nach. Denk mal drüber nach. Frau Eva, wie schön, dass Sie es einrichten haben können. Wir leben ja da ein bisschen abgelegen. Und einen feschen Kerl haben sie da mitgebracht. Buenos dias. Buenos dias. Ich habe gehört, Sie sind Arzt. Tu medico. Si. I pronto revolucionario. Revoluzzer wollen sie werden. Das ist sehr gut. Da sind sie bei uns genau richtig. Als Revoluzzer müssen sie sich aber einen Bart wachsen lassen. Der Wolf klebt seinen ja bloß noch bei Bedarf hin. Aber so ein Oberlippenbart, wissen sie? Man trägt die Revolution nicht auf den Lippen, sondern im Herz. Und schon gleich so schöne Sprüche. Die müssen sie in ein Tagebuch schreiben. Aber jetzt muss ich Sie was fragen, Frau Eva. Ihr Mann weiß wirklich nicht, dass Sie da sind. Sehr schön. Das sind wir mal für uns. Was, der Wolfi? Ah, der kriegt eh nichts mehr mit. Der sagt da auch nichts mehr. Senorita, stellen Sie mal das Grammophon an. Also, ich habe mir das so gedacht. Wir zwei Evas, wir machen eine neue Weltordnung. So von Grund auf, also so vom Hintergrund. Wir ziehen die Strippen und er da, der Revoluzzer in Spee, Sie halten ihr schönes Gesicht hin. Senorita, bringen Sie dem jungen Mann einmal eine Zigarre, damit das schöne Gesicht nicht so leer ausschaut. Eine Mütze könnte er auch brauchen. Na, ist das was? Wie heißen Sie denn überhaupt? Guevara. Ah, geh. Geh was? Guevara. Aber Sie können mich nennen Che. Che. Ja, genau. Che schaut er aus. Der Revoluzzer. Rufen wir jetzt an und machen eine Verabredung? Ja, klar. Aber wissen tun wir nichts über den. Naja, er hat dieses Buch geschrieben, das vor fast 20 Jahren erschienen ist. El escape de Hitler, su vida invisibile en la Argentina, las conexiones con Evita y Perón. Im Netz findet man aber nichts über ihn, nur die Angabe italienischer Journalist. Ich hatte keine Ahnung, dass der hier wohnt. Ach so, Patrick Burnside heißt er. Typisch italienischer Name. Okay, morgen früh um 10 sind wir bei Ihnen. Und wir sollen mindestens 4 Stunden Zeit mitbringen, sonst bräuchten wir gar nicht erst zu kommen. Um 13.30 Uhr geht unser Flug. Brechen wir halt einfach früher ab. Das müssen wir immer nicht vorher sagen. Sie, soll ich mich lieber neben dich setzen, weil sonst guckt er die ganze Zeit zu mir. Ja. Ja. Oder? So voy a cambiar de lugar, porque... Setzt du mich rüber? Bitte? Setzt du mich rüber? Ich mich. Also er sagt, dass es halt super schwierig ist, weil das alles ein Puzzle ist und das eigentlich gar keinen Sinn macht, weil es einfach so lang ist. Aber ich habe gesagt, wir nehmen jetzt einfach mal auf und gucken, was wir daraus ziehen. Genau. Also, wer ist er? Ich vivi in Madonna di Campiglio, che è un grande. Burnside sagt, er komme aus Madonna di Campiglio, ein Ort ähnlich wie Garmisch-Partenkirchen. Sein Vater sei Bauunternehmer gewesen und auch er sei Bauunternehmer und Architekt. Man habe ihn zweimal versucht zu entführen. Seitdem sei er von der Bildfläche verschwunden. Er sagt, er sei mit seiner Frau hierher gekommen. 20 anni antes con il cura che nos casò. Und der Priester, der sie getraut habe, mit dem habe Burnside schon viele Jahre zuvor Kontakt gehabt. Raro, perché parlavamo solo di storia. Ein außergewöhnlicher Mann sei das gewesen, der ihm viel über Geschichte und seine Erlebnisse erzählt habe. Però vi algo raro, perché lo che contava non corrispondeva allo libro. Der Priester habe Dinge gesagt, die nicht mit den Geschichtsbüchern übereinstimmen. Und einmal habe er erzählt, dass er als 18-Jähriger am Ende des Ersten Weltkriegs noch eingezogen worden sei. Man habe ihn in Kroatien auf einem Marinestützpunkt stationiert. Und da habe es ein schweres Bombardement der Briten gegeben. Und danach sei ein Sturm aufgekommen. Con il vento había chimenea de los venezianos que ocupaban o que habían creado esta ciudad. Da habe er gesehen, wie der venezianische Schornstein eines bombardierten Hauses herunterstürzt, direkt auf einen Hauptmann. Venezianischer Schornstein? Ja, es sind diese riesigen Ziegeldinger, die oben so trichterförmig sind. Und er habe sich über den Hauptmann geworfen. Sie seien beide getroffen worden. Dem Hauptmann sei nichts passiert. Er aber, der Priester, sei ins Koma gefallen. Quando si despierta, si chiamava Cornelius Sicker, come la torta, Sicker. Als der Priester erwacht sei, Cornelius Sicker heiße er übrigens, wie die Siegertorte. Siegertorte? Habe der Hauptmann vor ihm gestanden und gesagt, vielleicht Siegertorte? Sie haben mir das Leben gerettet. Oder eher Sacher. E dice, bueno, per essertela más simple, io vengo todos los días, charlamo, te cuento de mis aventuras. Um ihnen die Genesung zu erleichtern, komme ich jetzt jeden Tag und erzähle ihnen von meinen Abenteuern. E si presenta e mi dice, Gusto, Wilhelm Canaris, Kapitän. Oh nein, Wilhelm Canaris, der legendäre deutsche Supergeheimagent, der fehlte natürlich noch. Questo è il punto. Das ist der Punkt, sagt er. Ja, das habe ich auch verstanden. Wir halten fest, 1918 fiel Canaris ein Schornstein auf den Kopf, beziehungsweise dem Priester. E si girano viendose. E l'altro li contava la realità della politica, della... Canaris tenía cientos de amigos que él llamaba agente V, Verkauf. Burnside sagt, Canaris und der Priester haben sich dann noch ein paar Mal getroffen. Und Canaris habe ihm die politische Wirklichkeit erklärt. Canaris habe hunderte Freunde gehabt, die er Agenten B nannte. B wie Bergauf. Bergauf? Berghof. Ah. Era un amico antico, in serio. E se veien e charlavan. La ultima vez che lo vio nel 44, ante delle invasioni, de Francia, desembarche del Dia D. Der Priester sei also Canaris Freund gewesen. Zuletzt sollen sie sich 1944, kurz vor der Landung der Alliierten in der Normandie, getroffen haben. Und da habe Canaris gesagt, ich werde dir etwas verraten. Ich habe ein Paradies geschaffen. Und es ist bezugsfertig. Ein Paradies für Hitler. Und zwar genau hier, wo Canaris auf seiner Flucht Zwischenstation gemacht hat. Ah. Haben soll. Oh, diese ewigen Konjunktive machen einen Kirre. Hey, Moment, jetzt fällt mir ein, der U-Boot-Mann in Buenos Aires, der Salinas, der hat doch unseren Patrick Burnside hier erwähnt. Patrick Burnside. Burnside. Este que se llama Scaramella, no me acuerdo, es un italiano. Este que roba de todo el lado y su, pero que no sabes nunca que es cierto, que es mentira. Burnside heißt Escaramel? Oder Scaramel. Im Spanischen braucht man doch immer so ein E als Anlauf vor Doppelkonsonanten. E Spanja. Gucken wir später. Was für ein Gepuzzle. Ora te explico come funziona. Tu immagina che tieni una caja de un rompecabezas de 1000 piezas. Hm? Er erklärt uns jetzt mal, wie das geht. Stellt euch vor, ihr hättet ein 1000-Teile-Puzzle. Ein Puzzle. Hm? Después empieza a buscar. Y cada piecita es una información. 10 piecita, 10 informaciones. Ihr sortiert die Teile, ihr fangt mit dem Rand an. Und jedes Teil ist eine Information. 10 Teile, 10 Informationen. 100 Teile, 100. Suponte. Che compraste un puzzle di un gatto. Stellt euch vor, ihr hättet ein Katzenpuzzle. Katzenpuzzle? 250 informazioni. Un quarto. Se vede un gatto. Nach 250 Informationen würdet ihr schon erkennen, das wird eine Katze. Cumple la subsecretaría de informaciones de la Presidencia de la Nación el penosísimo deber de informar al pueblo de la República que a las 20:25 horas ha fallecido la señora Eva Perón. Na, die Eva. Jetzt ist aus. Christi, Nix Weltherrschaft der EVAs, nix viertes Reich der Frauen. Und ich sitze da mit dem Idioten. Nie hat er mir was gegönnt. Die gute Seele des Reichs hätte ich sein können. Um die Armen und Alten hätte ich mich kümmern können. Und um die Kinder. Und alle hätten dann Lieder für mich gesungen. Die Welt hätte ich reisen können und die Leute sagen, dass es gar nicht so schlimm ist in Deutschland. Aber ich habe ja im Berghof hocken bleiben müssen und ihm seine blöden Schallplatten auflegen. Imperio Argentina. Ach, Eva. Eva, Evita. Mei. Aber im Grunde habe ich ja gar nichts gewusst von ihr. Porque Evita siempre fue una espía del ave verde Canaris. Era un agente de Canaris que tenía que encontrar un militar argentino, ser su amante. Burnside sagt, Eva Perón sei eine Spionin von Canaris gewesen. Und einen Verbindungsoffizier habe sie als Geliebten nehmen müssen. Alles für Deutschland. Para Hitler. Und für Hitler. Sono idiota. Diesen Idioten. Yo no es que digo que Evita fue una puta barata que se convirtió en espía, una pequeña Matahari. Burnside will nicht sagen, dass Eva Perón eine billige Hure war, die sich in eine kleine Matahari verwandeln wollte. Porque eso es lo que fue. Aber eigentlich sei es genauso gewesen. Mir ist kalt, so kalt. Immer ist es kalt da. Und jetzt legt er wieder die Platten auf. El primero es que ninguna casa en la Patagonia mira hacia el sur, porque no hay sol. Está siempre en la sombra, en algo. Burnside sagt, Inalco sei das einzige Haus in ganz Patagonien, das keine Sonne hat, immer im Schatten. Pasaba en Alemania. El Berghof es la única casa que, o mansión que yo conozco que mira al norte. Genau wie der Berghof, ausgerichtet nach Norden. Yo soy arquitecto. Es un loco uno que hace una casa así. A menos que no tenga motivaciones. Er sei ja selber Architekt. Und daher wisse er, entweder habe das ein Verrückter geplant oder es gebe einen besonderen Grund dafür. Und wie er immer schaut. Glotz, glotz, glotz. Ekelhaft. Irgendwann springen ihm nur die Augen raus. Tenía una forma de... Es un trastorno endocrinológico de la tiroide. Burnside sagt, pero Hitler habe eine Schilddrüsenstörung gehabt. Epoca, la tiroide se estirpaba y te destruía el físico completamente. Und da habe es damals nur eine Therapie gegeben, die Entfernung der Schilddrüse. Que te balancea todo. Wodurch allerdings der Stoffwechsel durcheinander komme. Pero podía tener una vida sana viviendo en montaña, aire limpio. Frío, mucho frío. Im Gebirge habe man porque damit aber leben können. Frische Luft und Kälte. Es un tipo así, le vienen ojos saltones. Denn ohne Schilddrüse komme man leicht ins Schwitzen. Todo este movimiento es como un animal que engendra calor. Así que dice, tengo calor, y necesita del frío. Todo lo relato de toda su secretaria, sus amigos, desde espera, todo lo que publicaron algo. Das wisse man ja von Erzählungen seiner Sekretärinnen und Freunde. Hitler sei es immer heiß gewesen. Una fiesta, supongo, fiesta de fin de año de. Und Albert Speer habe von der Silvesterfeier 1940-41 berichtet. Todos los invitados como caballo, enfrente a la chimenea. Als alle wie die Pferde um den Kamin standen, weil es so kalt war. La casa helada completamente y el tranquilo en camisa. Während Hitler nur ein Hemd anhatte. No tenía un protector. Burnside sagt, dass sie dann niemanden mehr hatten, der sie beschützen konnte. Sie gingen con los planes B. El plan A era Bariloche, el plan B es más al sur. Also seien sie nach Plan B vorgegangen. Plan A sei Inalco gewesen. Und Plan B Perito Moreno, ein Gletscher weiter südlich. Y de unos croatas, ustachas, que ofrecieron hospitalidad. Da habe es ein Landhaus der Ustascha gegeben. Die Terrorfaschisten Kroatiens. Después, en el 59, tomó frío y después se murió. Und da sei Hitler an einer Erkältung gestorben. Halt! Was? Wann? Im Juli 1959. Hitlers Tod Nummer 4. Juli 1959 am Perito Moreno Gletscher in Patagonien. Enjoy the silence. Die 1000 Leben des Adolf Hitler. Jetzt nur noch 996. No sé, es tan complicado, es tan complicado. Yo te digo, por todo lado hay libros, papeles, es tan desordenado, ve que es abandonado. Todo polvo, todo abandonado desde años. Cuidado, para, libro de Hitler por todo lado. Sorry. Ich würde ganz gerne langsam ganz schnell zum Schluss kommen. Also er sagt praktisch nur, dass er eher auf die Informationen wartet, also die Informationen zu ihm kommen. Okay. Wie kriegen wir das Ende? Ja, jetzt verabschieden wir uns. Also, gut. Sonst. Ja, okay. Bueno, super. Buenísimo. Mir ist so schlecht. Ich muss schon wieder brechen. Hyperemesis gravidarum. Lässt nach der 14. Woche nach, Frau Führer. Ach, Bormann. Können Sie nicht einmal Ihre Besserwissereien? Frau Führer. Mein Führer, ich muss Ihnen leider mitteilen, dass... ob ich die Pläne noch habe? Jawohl, selbstverständlich. Alle Pläne in der Tasche. V3, Interstellar-Raketen-Atombombe. 19. Juli 1945. Hitler landet mit einem U-Boot in Bahia Honda in Kolumbien, nachdem die schwangere Eva Braun unterwegs an einer Lungenembolie gestorben ist. Hitler hat Blaupausen der neuesten Nazi-Technologien dabei. Nach Berichten aus den FBI-Akten Seite 151 folgende und Seite 183. Mama, wann sind wir endlich da? Dauert nimmer lang. Mama, wann sind wir endlich da? Es dauert nimmer lang. Mama, wann sind wir endlich da? Es dauert heute so lange, es dauert. Hitler, Eva Braun und ihre Tochter Ursula kommen auf der Hacienda San Ramon an. Eva Braun ist schwanger. Simon Dunstan und Garrett Williams, Grey Wolf, Seite 237 folgende. ¿Dónde están los dos alemanes? Los alemanes ya no están aquí. ¿Eso qué significa? Un accidente de coche. März 1946. Um die Weiterreise von Hitler und Eva Braun geheim zu halten, wird den Angestellten der Hacienda San Ramon gesagt, ihre deutschen Gäste seien bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Dunstan und Williams, Seite 238. Wenn's eine Kultur hat, ist doch gleich was anders. Gell, Wolfi, das gefällt dir auch. Wolfi? Ja, wo ist er jetzt hin? Der Führer musste kurz mal raus, Frau Führer. Funken. 5. Februar 1946. Hitler und Eva Braun besuchen eine Ballettvorstellung im Hotel Casino im brasilianischen Rio Grande. Neben dem Hotel befindet sich eine Spezialantenne. Nach Dokumenten in den FBI-Akten Seite 94 und 97, H.D. Baumann, Hitlers Escape, Seite 201, Hunting Hitler, Staffel 1, Folge 7. Ein hübsches, tanzendes Mädchen. Das ist es. Das ist die Ballerina. Nicht zu übersehen. Ja. Das könnte Tatjana Elen Leskova sein. Geboren 1922 und kein Todesdatum. Die lebt noch. Sag's Abel Basti, dann hat er noch eine Augenzeugin. Mein Führer, so eine Ehre. Ich, verzeihen Sie bitte, ich kann doch nicht aufstehen. Schuss ins Knie. Von hinten? Feiges Gesocks. Aber dass Sie hier sind, mein Führer, ich kann es gar nicht fassen. Oh, Sie gehen schon wieder? Natürlich. Anfang 1951. Hitler besucht einen angeschossenen deutschen Farmer im Krankenhaus von Comodoro Rivadavia an der südlichen Atlantikküste. Anschließend setzt er sich auf eine Bank am Strand und guckt übers Meer Richtung Europa. Abel Basti, Hitler überlebte in Argentinien, Seite 289 folgende. Ende 1953. Hitler trifft den kroatischen Faschistenführer Ante Pavelic in Mar del Plata. Nach diversen Quellen. Warst wieder bei dem Pavelic und seiner Geliebten? Bitte, was darf sein? Kaffee oder Tee? Und wir dürfen hier hocken bleiben. Weißt du was, mir reicht's. 1954. Mama. Nach der Rückkehr Hitlers aus Mar del Plata verlässt Eva Braun Hitler und zieht mit ihren beiden Töchtern nach Neuquén. Dunstan und Williams, Seite 278. Hitler ist 20 Jahre lang gereist, hat Abel Basti gesagt. Hitlers Tod Nummer 8, irgendwann 1965. Moment. Zuletzt waren wir bei Tod Nummer 4. Ja, das war jetzt verkürzt. Wir haben seinen Tod 1958 überschlagen. Nummer 5. Enjoy the silence. Greg Hallett, Hitler was a British agent, Seite 361. Und wir haben seinen Tod 1959 überschlagen. Nummer 6. Enjoy the silence. Sven Peters, Hitlers Flucht, Seite 218. Und wir haben seinen Tod 1962 überschlagen. Nummer 7. Dunstan und Williams, Seite 290. Bei Basti selbst stirbt Hitler später. Hitlers Tod Nummer 9. 3. Februar 1971 in Paraguay. Enjoy the silence. It's all a fantasy. It's all the rumors and versions and theories. Where did Hitler live? It's become a Cinderella story in a way. I know it's horrible, but you have to understand that everything gets commercial, even Hitler. Es war vor vielen Jahren, da hatte Sergio Kiernan Langeweile. Unser Mann des Vertrauens in Buenos Aires. There was summer, no news, nothing to write about. So I opened Google and I typed Hitler, Antarctica. Und er kam auf eine Seite mit Verschwörungstheorien. Da stand, Hitler starb nicht in Patagonien, er ging in die Antarktis, wo die SS eine unterirdische Anlage eingerichtet hat. An underground facility, a vast city with submarine bases. So he moved there. Und dann las Sergio Kiernan eine zweite Version. Was war da in der Antarktis? Eine Basis von Außerirdischen, ist doch klar. Second version. When you go to Antarctica, you find what? alien bases. Everybody knows that the aliens have observation posts in the ice. So Hitler gets there to Antarctica, finds the aliens. Und er macht da ein Geschäft mit ihnen. Er hilft ihnen, die Welt zu erobern, und als Gegenleistung bekommt er ein Viertel der Welt und wird unsterblich. He's going to help them conquer the world in exchange for personal immortality and 25% of the world. Die Geschichte ist nie zu Ende. Hörst du auf? Es hört niemals auf. Komm, wir singen lieber was. Es hört nie... Reiß dich zusammen. Was? Singen? Meinethalben. Bei allen gewinnst du nur Sympathien mit Verschwörungstheorien. Willst du Eindruck schinden, sprich laut und sach. Aufgepasst, unsere Welt ist flach. Immer hast du die Erkenntnis parat. Echsenmenschen regieren den Staat. Und der Staat wiederum, oh je, mine, regiert das Programm der ARD. Aber Hitler ist der Clou. Du bringst alle Welt zum Beben, sagst du ständig immer zu. Hitler ist noch am Leben. Quatsch über Hitler. Hitler ist der Hit. Kommst du mit Hitler, kommen alle mit dir mit. Du rufst Schluss mit dem falschen Geflunker. Ich erklär euch, er starb nicht im Bunker. Du rufst Leute, lasst euch doch nicht täuschen. In dem Bunker waren gar keine Leichen. Und dein Ruf wird noch edler als edel, wenn du fragst, ja, wo ist denn sein Schädel? Quatsch über Hitler. Hitler ist der Hit. Quatsch über Hitler. Hitler ist der Hit. Kommst du mit Hitler, kommen alle mit dir mit. Im Geschichtsbuch steht, er war im Nu-Tod. Aber du weißt, er floh mit dem U-Boot. Und auf reichlich verschlungenen Linien führt die Spur von ihm durch Argentinien. Und zum Schluss seiner langen Agenda steht als Alterssitz eine Hacienda. Quatsch über Hitler. Hitler ist der Hit. Quatsch über Hitler. Hitler ist der Hit. Kommst du mit Hitler, kommen alle mit dir mit. Und das Leben auf einer Hacienda ist für Hitler noch lang nicht das Ende. Trotz des Risikos eines Infarktes fährt er weiter bis in die Antarktis. Steigt durchs Eis in die Erde die Hohle und begegnet zum deutschen Wohle. Ein paar außerirdische Reptilien, innerirdisch auf ihren Immobilien. Akte 88. Die 1000 Leben des Adolf Hitler. Denkst du, was ich denke? Du willst jetzt nicht in die Antarktis. Und wo diese Außerirdischen herkommen, das würde mich auch interessieren. Nee, jetzt, ne? Ha! Und was ist mit mir? Wird fortgesetzt.